Deutschlandfunk. Hörspiel. 1819 erschien im Frauentaschenbuch Eichendorffs romantische Liebesnovelle Vom Marmorbild, mit deren Funkadaption Gerd Westphal 1954 die Reihe seiner erfolgreichen Hörfilme nach literarischen Vorlagen eröffnete. Wenige Monate zuvor war im Südwestfunk der Prototyp dieser neuen Funkform entstanden. Max Ophüls Produktion von Goethes Novelle. Eine Arbeit, die großen Einfluss auf das Hörspiel der 50er und 60er Jahre hatte und die Hörspielästhetik insgesamt veränderte. Nicht das Theater hat bei dieser Art des Geschichtenerzählens im Radio Pate gestanden, sondern die Filmmontage. Nun also Romantik pur. Wanderungen durch mondhelle Nächte, die Suche nach dem verlorenen Paradies, die Rückbesinnung auf das Mythische im Mittelalter. Das Marmorbild. Nach der gleichnamigen Erzählung von Josef von Eichendorff. Es war ein schöner Sommerabend, als Florio, ein junger Edelmann, langsam auf die Tore von Lucca zuritt. Sich erfreuend an dem feinen Dufte, der über der wunderschönen Landschaft und den Türmen und Dächern der Stadt vor ihm zitterte, sowie an den bunten Zügen zierlicher Damen und Herren, welche sich zu beiden Seiten der Straße unter den hohen Kastanienalleen fröhlich schwärmend ergingen. Da gesellte sich auf zierlichen Zelte desselben Weges ziehend ein anderer Reiter in bunter Tracht, eine goldene Kette um den Hals und ein samtnes Barett mit Federn über den dunkelbraunen Locken, freundlich grüßend zu ihm. Beide hatten so nebeneinander in den dunkelnden Abend hineinreitend gar bald ein Gespräch angeknüpft. Und dem jungen Florio dünkte die schlanke Gestalt des Fremden, sein frisches, keckes Wesen, ja selbst seine fröhliche Stimme so überaus anmutig, dass er gar nicht von demselben wegsehen konnte. Welches Geschäft führt euch nach Lucca? Fragte endlich der Fremde. Ich habe eigentlich gar keine Geschäfte, antwortete Florio ein wenig schüchtern. Gar keine Geschäfte? Nun, so seid ihr sicherlich ein Poet. Oh, das wohl eben nicht, erwiderte Florio und wurde über und über rot. Ich habe mich wohl zuweilen in einer fröhlichen Sangeskunst versucht, aber wenn ich dann wieder die alten großen Meister las, wie da alles wirklich da ist und leibt und lebt, was ich mir manchmal heimlich nur wünscht und ahnte, da komme ich mir vor wie ein schwaches, vom Winde verwehtes Lerchenstimmlein unter dem unermesslichen Himmelsdom. Jeder lobt Gott auf seine Weise und alle Stimmen zusammen machen den Frühling, sagte der Fremde. Dabei ruhten seine großen, geistreichen Augen mit sichtbarem Wohlgefallen auf dem schönen Jünglinge, der so unschuldig in die dämmernde Welt vor sich hin sah. Ich habe jetzt das Reisen erwählt und befinde mich wie aus einem Gefängnis erlöst. Alle alten Wünsche und Freuden sind nun auf einmal in Freiheit gesetzt. Auf dem Lande in der Stille aufgewachsen, wie lange habe ich da die fernen blauen Berge sehnsüchtig betrachtet. Wenn der Frühling wie ein zauberischer Spielmann durch unseren Garten ging und von der wunderschönen Ferne verlockend sang und von großer, unermesslicher Lust. Der Fremde war bei den letzten Worten in tiefe Gedanken versunken. Habt ihr wohl jemals, sagte er zerstreut, aber sehr ernsthaft. Habt ihr wohl jemals von dem wunderbaren Spielmann gehört, der durch seine Töne die Jugend in einen Zauberberg hinein verlockte, aus dem keiner wieder zurückgekehrt ist? Hütet euch! Florio wusste nicht, was er aus diesen Worten des Fremden machen sollte, konnte ihn auch nicht weiter darum befragen, denn sie waren soeben statt zu dem Tore unvermerkt im Zuge der Spaziergänge folgend an einen weiten grünen Platz gekommen, auf dem sich ein fröhlich schallendes Reich von Musik, bunten Zelten, Reitern und Spazierengehenden in den letzten Abendgluten schimmernd hin und her bewegt. Hier ist gut wohnen, sagte der Fremde lustig sich vom Zelt erschüttelt. Auf baldiges Wiedersehen! Und hiermit war er schnell in dem Gewühle verschwunden. Florio stand in freudigem Erstaunen einen Augenblick still vor der unerwarteten Aussicht. Dann folgte auch er dem Beispiel seines Begleiters, übergab das Pferd seinem Diener und mischte sich in den munteren Schwall. Versteckte Musikchöre erschallten da von allen Seiten aus den blühenden Gebüschen. Unter den hohen Bäumen wandelten sittige Frauen auf und nieder. Weiterhin auf einem heitergrünen Plan vergnügten sich mehrere Mädchen mit Ballspielen. Die bunt gefiederten Bälle flatterten wie Schmetterlinge durch die blaue Luft, während die unten im Grünen auf- und niederschwebenden Mädchenbilder den lieblichsten Anblick gewährten. Besonders zog die eine durch ihre zierliche, fast noch kindliche Gestalt und die Anmut aller ihrer Bewegungen Florios Augen auf sich. Sie hatte einen vollen, bunten Blumenkranz in den Haaren und war recht wie ein fröhliches Bild des Frühlings anzuschauen. Wie sie so überaus frisch bald über den Rasen dahinflog, bald sich neigte, bald wieder mit ihren anmutigen Liedern in die heitere Luft hinaufland. Durch ein Versehen ihrer Gegnerin nahm ihr Federball eine falsche Richtung und flatterte gerade vor Florio nieder. Er hob ihn auf und überreichte ihn der nacheilenden Begrenzten. Sie stand fast wie erschrocken vor ihm und sah ihn schweigend aus den schönen großen Augen an. Dann verneigte sie sich errötend und eilte schnell wieder zu ihren Gespielinnen zurück. Der größere, funkelnde Schwurm von Wagen und Reitern, der sich in der Hauptallee langsam und prächtig fortbewegte, wendete indes auf Florio von jenem reizenden Spiele wieder ab und er schweifte wohl eine Stunde lang allein zwischen den ewig wechselnden Bildern umher. Da ist der Sänger Fortunato, hörte er auf einmal mehrere Frauen und Ritter neben sich ausrufen. Er sah sich schnell nach dem Platze um, wohin sie wiesen, und erblickte zu seinem großen Erstaunen den anmutigen Fremden, der ihn vorhin hierher begleitet. Abseits auf der Wiese an einen Baum gelehnt, stand er soeben inmitten eines zierlichen Kranzes von Frauen und Rittern, welche seinem Gesange zuhörten, der zuweilen von einigen Stimmen aus dem Kreise holdselig erwidert wurde. Unter ihnen bemerkte Florio auch die schöne Ballspielerin wieder, die in stiller Freudigkeit mit weiten, offenen Augen in die Klänge vor sich hinsah. Da gewahrte der Sänger den Jüngling in der Ferne und kam sogleich auf ihn zu. Freundlich fasste er ihn bei den Händen und führte ihn ungeachtet aller Gegenreden wie einen lieblichen Gefangenen nach dem nahegelegenen offenen Zelte, wo sich die Gesellschaft nun versammelte und ein fröhliches Nachtmahl bereitet hatte. Alle begrüßten ihn wie alte Bekannte. Manche schöne Augen ruhten in freudigem Erstaunen auf der jungen, blühenden Gestalt. Florio hatte sich fast unwillkürlich zu der niedlichen Ballspielerin gesellt. Sie erkannte ihn sogleich wieder und sah still und schüchtern da. Aber die langen, furchtsamen Augenwimpern hüteten nur schlecht die dunkelglühenden Blicke. Es war ausgemacht worden, dass jeder in der Runde seinem Liebchen mit einem kleinen improvisierten Liedchen zutrinken solle. Florio war recht innerlichst vergnügt. Und als nun auch an ihn die Reihe kam, seinen Trinkspruch zu sagen, hob er sein Glas in die Höhe und sang. Jeder nennet froh die Seine, ich nur stehe hier alleine. Denn was früge wohl die eine, wen der Fremdling eben meine. Seine schöne Nachbarin sah bei diesen Worten beinahe schelmisch an ihm herauf und senkte schnell wieder das Köpfchen, da sie seinem Blick begegnet. Wie im Strome dort die Welle ungehört verrauschen an des Frühlings Schwelle. Aber er hatte so herzlich bewegt gesungen und neigte sich nun mit den schönen, bittenden Augen so dringend darüber, dass sie es willig geschehen ließ, als er sie schnell auf die roten Lippen küsste. Florio stürzte hastig und verwirrt sein Glas hinunter. Die schöne Geküsste schaute hochrot in den Schoß und sah so unter dem vollen Blumenkranze unbeschreiblich reizend aus. So hatte ein jeder der Glücklichen sein Liebchen in dem Kreise sich heiter erkoren. Draußen war indes die Gegend schon stiller geworden und feierlich. Einzelne Sterne traten zwischen den Wipfeln der dunkelnden Bäume hervor. Der Fluss rauschte stärker durch die erquickende Kühle. Da war auch zuletzt an Fortunato die Reihe zu singen gekommen. Er sprang rasch auf, griff in seine Gitarre und sang. Frau Venus, du frohe, so klingend und weich, in Morgenrot loher blick ich dein Reich. Und Ritter und Frauen im grünen Revier durchschwärmen die Auen wie Blumen zu Tier. Und jeglicher hegt sich sein Liebchen im Arm, so wird und bewegt sich der selige Schwarm. Hier änderte er plötzlich Weise und Ton und fuhr fort. Die Klänge verrinnen, es bleiche das Grün. Die Frauen stehen sinnend, die Ritter schauen kühn. Und mitten im Feste erblick ich wie mild den stillsten der Gäste, woher einsam bild. Eine Fackel wohl trägt er, die wunderbar prangt. Wo ist einer, fragt er, den heimwärts verlangt. O Jüngling vom Himmel, wie bist du so schön? Ich lass das Getümmel, mit dir will ich gehen. Was will ich noch hoffen? Hinauf, ach hinauf, der Himmel ist offen. Nimm, Vater, mich auf. Fortunato war still und alle die übrigen auch. Denn wirklich, draußen waren nun die Klänge verronnen und die Musik, das Gewimmel und alle die gaukelnde Zauberei nach und nach verhallend untergegangen vor dem unermesslichen Sternenhimmel und dem gewaltigen Nachtgesang der Ströme und Wälder. Da trat ein hoher, schlanker Ritter, in reichem Geschmeid, das grünlich-goldene Scheine zwischen die im Winde flackernden Lichter warf, in das Zelt herein. Sein Blick aus tiefen Augenhöhlen war irre Flammen, das Gesicht schön, aber blass und wüst. Florio fuhr ordentlich zusammen, als der Seltsame sich darauf vor allen anderen zu ihm wandte. Ich heiße Donati. Und ihn als einen früheren Bekannten in Lucca willkommen hieß. Es gereicht mir zu ganz besonderer Ehre, einen früheren Bekannten wiederzusehen. Denn er wusste sich durchaus nicht zu erinnern. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich noch genau. Doch war der Ritter ausnehmend bereit und sprach viel über mancherlei Begebenheiten aus Florios früheren Tagen. Auch war er so genau bekannt mit der Gegend seiner Heimat, dem Garten und jedem heimischen Platz, der Florio herzlich lieb war aus alter Zeit, dass sich derselbe bald mit der dunklen Gestalt auszusöhnen anfing. Den Namen habe ich nie gehört. In die übrige Gesellschaft indes? Nein, ich habe ihn auch noch nie gesehen. Donati, so nannte sich der Ritter, nirgends hineinzupassen. Eine ängstliche Störung, deren Grund sich niemand anzugeben wusste, wurde überall sichtbar. Und da unterdessen auch die Nacht nun völlig hereingebrochen war, so brachen bald alle auf. Regina, bringt Lichter. Vorsicht, Liebster, raffen Sie jetzt. Danke schön. Bitte würden Sie mich zum Das Laden schöne Fräulein mit dem Blumenkranze hatte Donati beständig mit heimlicher Furcht von der Seite angesehen. Nun, da er gar auf sie zukam, um ihr mit ritterlicher Artigkeit auf den Zelter zu helfen, drängte sie sich scheu an den zurückstehenden Florio, der die Liebliche mit klopfendem Herzen in den Sattel hob. Unser Wagen ist doch... Oh, schön, dass Sie... Alles war unterdessen reisefertig. Sie nickte ihm noch einmal von ihrem zierlichen Sitze freundlich zu. Dankeschön. Und bald war die ganze schimmernde Erscheinung in der Nacht verschwunden. Es war Florio recht sonderbar zumute, als er sich plötzlich so allein mit Donati und dem Sänger auf dem weiten, leeren Platze befand. Alle drei bestiegen daher nun auch ihre Pferde und zogen miteinander der nahen Stadt zu. Als sie ans Tor kamen, stellte sich Donatis Ross, der schon vorher von manchem Vorübergehenden gescheut, plötzlich fast gerade in die Höhe und wollte nicht hinein. Ein funkelnder Zornesblitz fuhr fast verzerrend über das Gesicht des Reiters und ein wilder, nur halb ausgesprochener Fluch aus den zuckenden Lippen, worüber Florio nicht wenig erstaunte, doch fasste sich dieser bald wieder. Ich wollte euch bis in die Herberge begleiten, sagte er lächelnd und mit der gewohnten Zierlichkeit zu Florio gewendet. Aber mein Pferd will anders, wie ihr seht. Ich bewohne hier vor der Stadt ein Landhaus, wo ich euch recht bald bei mir zu sehen habe. Und hiermit verneigte er sich und das Pferd in unbegreiflicher Hast und Angst kaum mehr zu halten, flog pfeilschnell mit ihm in die Dunkelheit fort. Gott sei Dank, rief Fortunato aus. Gott sei Dank, dass ihn die Nacht wieder verschlungen hat. Kam er mir doch wahrhaftig vor wie einer von den falben, ungestalten Nachtschmetterlingen, die wir aus einem fantastischen Traume entflogen, durch die Dämmerung schwirren und mit ihren langen Katzenbart und grässlich großen Augen ordentlich ein Gesicht haben wollen. Florio, der sich mit Donati schon ziemlich befreundet hatte, äußerte seine Verwunderung über dieses harte Urteil, aber der Sänger, durch solcherlei erstaunliche Sanftmut nur immer mehr gereizt, schimpfte lustig fort. Nannte den Ritter zu Florios heimlichem Ärger einen Mondscheinjäger, einen Schmachthahn, einen Renommisten in der Melancholie. Unter solcherlei Gesprächen waren sie endlich bei der Herberge angelangt, und jeder begab sich bald in das ihm angewiesene Gemach. Florio warf sich angekleidet auf das Ruhebett hin, aber er konnte nicht einschlafen. Er sprang auf und öffnete das Fenster. Das Haus lag am Ausgange der Stadt. Er übersah einen weiten, stillen Kreis von Hügeln, Gärten und Tälern, vom Monde klar beschienen. Er ergriff die Gitarre, die Fortunato bei ihm zurückgelassen, verließ das Zimmer und ging leise durch das ruhige Haus hinab. Die Tür unten war nur angelehnt, ein Diener lag eingeschlafen auf der Schwelle. So kam er unbemerkt ins Freie und wanderte fröhlich zwischen Weingärten, durch leere Alleen, an schlummernden Hütten vorüber, immer weiter fort. Zwischen den Rebengeländen hinaus sah er den Fluss im Tal. Viele weiß glänzende Schlösser, hin und wieder zerstreut, ruhten wie eingeschlafene Schwäne, unten in dem Meer von Stille. Da sang er mit fröhlicher Stimme. Wie kühl schweift sich's bei nächt'ger Stunde, die Zither treulich in der Hand. Vom Hügel grüß ich in die Runde den Himmel und das stille Land. Wie ist da alles so verwandelt, wo ich so fröhlich war im Tal? Im Wald, wie still der Mond nur wandelt, nun durch den hohen Buchensaal. und Nachtigallen wie aus Träumen erwachen oft mit süßem Schall. Erinnernd rührt sich in den Bäumen ein heimlich Flüstern überall. Und fröhlich greif ich in die Saiten, o Mädchen jenseits überm Fluss. Du lauschest wohl und hörst von Weitem und kennst den Sänger an den Gruß. Er musste über sich selber lachen, da er am Ende nicht wusste, wem er das Ständchen brachte. Denn die reizende Kleine mit dem Blumenkranz war es lange nicht mehr, die er eigentlich meinte. So in Gedanken schritt er noch lange fort, als er unerwartet bei einem großen, von hohen Bäumen ringsumgebenen Weiher anlangt. Der Mond, der eben über die Wipfel trat, beleuchtete scharf ein marmornes Venusbild, das dort dicht am Ufer auf einem Steine stand, als wäre die Göttin soeben erst aus den Wellen aufgetaucht. Florio stand wie eingewurzelt im Schaum. Denn ihm kam jenes Bild wie eine lang gesuchte, nun plötzlich erkannte Geliebte vor. Wie eine Wunderblume aus der Frühlingsdämmerung und träumerischen Stille seiner frühesten Jugend heraufgewachsen. Er hielt die Augen lange geschlossen vor Blendung, Wehmut und Entzücken. Als er wieder aufblickte, schien auf einmal alles wie verwandelt. Der Mond sah seltsam zwischen den Wolken hervor, ein stärkerer Wind kräuselte den Weiher in trübe Wellen, das Venusbild, so fürchterlich weiß und regungslos, sah ihn fast schreckhaft mit den steinernen Augenhöhlen aus der grenzenlosen Stille an. Ein nie gefühltes Grausen überfiel da den Jüngling, er verließ schnell den Ort und immer schneller und ohne auszuruhen, eilte er durch die Gärten und Weinberge wieder fort, der ruhigen Stadt zu. So kam er sichtbar verstört in der Herberge an. Da lag der Schlafende noch auf der Schwelle und fuhr erschrocken auf, als Florio an ihm vorbeistreifte. Er atmete erst tief auf, als er oben sein Zimmer betrat. Hier ging er noch lange auf und nieder, ehe er sich beruhigte. Dann warf er sich aufs Bett und schlummerte endlich unter den seltsamsten Träumen ein. Am folgenden Morgen saßen Florio und Fortunato unter den hohen, von der Morgensonne durchfunkelten Bäumen vor der Herberge miteinander beim Frühstück. Der Morgen ist ein recht kerngesunder, wildschöner Gesell. Wie er so von den höchsten Bergen in die schlafende Welt hinunterjauchzt. Der macht eben nicht sonderlich viel aus den sanften Empfindungen, sondern greift kühl an alle Glieder und lacht einen ins lange Gesicht, wenn man so noch ganz wie ein Mondschein getaucht vor ihn hinaustritt. Florio schämte sich nun dem Sänger, wie er sich anfangs vorgenommen, etwas von dem schönen Venusbilde zu sagen und schwieg betreten still. Sein Spaziergang in der Nacht war aber von dem Diener an der Haustür bemerkt und wahrscheinlich verraten worden. Und Fortunato fuhr lachend fort. Nun, wenn ihr es nicht glaubt, versucht es nur einmal und stellt euch jetzt hierher und sagt zum Exempel: O schöne, holde Seele, o Mondschein, du Blütenstaub zärtlicher Herzen und so weiter, ob das nicht recht zum Lachen wäre. Und doch wette ich, habt ihr diese Nacht dergleichen oft gesagt und gewiss ordentlich ernsthaft dabei ausgesehen. Ihr sprecht da sicherlich anders, als euch selber zumute ist. Und das solltet ihr nimmer mehr tun. Es gibt noch sanfte Empfindungen und ein stilles Glück, das sich vor dem lauten Tage verschließt und nur dem Sternenhimmel den heiligen Kelch öffnet. Wie eine Blume, in der ein Engel wohnt. Fortunato sah den Jüngling verwundert an, dann rief er aus: Nun wahrhaftig! Ihr seid recht ordentlich verliebt. Man hatte unterdessen Fortunato, der spazieren reiten wollte, sein Pferd vorgeführt. Freundlich streichelte er den gebogenen Hals des zierlich aufgeputzten Rössleins, das mit fröhlicher Ungeduld den Rasen stampfte. Dann wandte er sich noch einmal zu Florio und reichte ihm gutmütig lächelnd die Hand. Ihr tut mir doch leid. Es gibt gar zu viele sanfte, gute, besonders verliebte junge Leute, die ordentlich versessen sind auf unglücklich sein. Lass das, die Melancholie, den Mondschein und alle den Plunder. Und geht's auch manchmal wirklich schlimm, nur frisch heraus in gottesfreien Morgen und da draußen sich recht abgeschüttelt im Gebet aus Herzensgrund. Und das müsste wahrlich mit dem Bösen zugehen, wenn ihr nicht so recht durch und durch fröhlich und stark werdet. Und hiermit schwang er sich schnell auf sein Pferd und ritt zwischen den Weinbergen und blühenden Gärten in das farbige, schallende Land hinein, selber so bunt und freudig anzuschauen, wie der Morgen vor ihm. Florio sah ihm lange nach, bis die Glanzeswogen über dem fernen Meer zusammenschlugen. Er wusste nun selbst nicht mehr, was er wollte. So beschloss er denn endlich, den Weiher wieder aufzusuchen und schlug rasch denselben Pfad ein, den er in der Nacht gewandelt. Wie sah aber dort nun alles so anders aus? Fröhliche Menschen durchirrten geschäftig die Weinberge, Gärten und Alleen. Kinder spielten ruhig auf dem sonnigen Rasen vor den Hütten, die ihn in der Nacht unter den traumhaften Bäumen oft gleich eingeschlafenen Sphinxen erschreckt hatten. Der Mond stand fern und verblasst am klaren Himmel. Er konnte gar nicht begreifen, wie ihn damals hier so seltsam Furcht überfallen konnte. Bald bemerkte er indes, dass er in Gedanken den rechten Weg verfehlt. Er betrachtete aufmerksam alle Plätze und ging zweifelhaft bald zurück, bald wieder vorwärts, aber vergeblich. Je emsiger er suchte, je unbekannter und ganz anders kam ihm alles vor. Lange war er so umhergeirrt, da kam er unerwartet an ein Tor von Eisengittern, zwischen dessen zierlich vergoldeten Stäben hindurch man in einen weiten, prächtigen Lustgarten hineinsehen konnte. Ein Strom von Kühle und Duft wehte dem ermüdeten Erquicken daraus an. Das Tor war nicht verschlossen, er öffnete es leise und trat hinein. Unzählige Springbrunnen plätscherten, mit vergoldeten Kugeln spielend einförmig in der großen Einsamkeit. Kein Mensch war ringsum zu sehen, tiefe Stille herrschte überall. Nur hin und wieder erwachte manchmal eine Nachtigall und sang wie im Schlummer fast schluchzend. Florio betrachtete verwundert Bäume, Brunnen und Blumen. Er war noch nicht weit vorgedrungen, als er Lautenklänge vernahm, bald stärker, bald wieder in dem Rauschen der Springbrunnen leise verhallend. Lauschend blieb er stehen. Die Töne kamen immer näher und näher. Da trat plötzlich in dem stillen Bogengange eine hohe, schlanke Dame von wundersamer Schönheit zwischen den Bäumen hervor, langsam wandelnd und ohne aufzublicken. Ihr langes, goldenes Haar fiel in reichen Locken über die blendend weißen Achseln bis auf den Rücken hinab. Den schönen Leib umschloss ein himmelblaues Gewand. Ein heller Sonnenblick durch eine Öffnung des Bogenganges schweifte soeben scharf beleuchtend über die blühende Gestalt. Florio fuhr innerlich zusammen. Es waren unverkennbar die Züge, die Gestalt des schönen Venusbildes, das er heute Nacht am Weiher gesehen. Sie aber sang, ohne den Fremden zu bemerken. Was wächst du, Frühling, mich von neuem wie? Florio stand in blühende Träume versunken. Es war ihm, als hätte er die schöne Lautenspielerin schon lange gekannt und nur in der Zerstreuung des Lebens wieder vergessen und verloren. Tief bewegt eilte er weiter in den Garten hinein auf die Gegend zu, wo sie verschwunden war. Da kam er unter uralten Bäumen an ein verfallenes Mauerwerk, an dem noch hin und wieder schöne Bildnereien halbkenntlich waren. Unter der Mauer auf zerschlagenen Marmorsteinen und Säulenknäufen, zwischen denen hohes Gras und Blumen üppig hervorschossen, lag ein schlafender Mann ausgestreckt. Erstaunt erkannte Florio den Ritter Donati. Aber seine Mienen schienen im Schlafe sonderbar verändert. Er sah fast wie ein Toter aus. Ein heimlicher Schauer überlief Florio bei diesem Anblick. Er rüttelte den Schlafenden heftig. Florio, wie kommst du? Wo bin ich? Wer ist die Herrin, die in diesem schönen Garten wohnt? Wie seid ihr in diesen Garten gekommen? Florio erzählte kurz den Hergang, worüber der Ritter in ein tiefes Nachdenken versank. Der Jüngling wiederholte darauf dringend seine vorigen Fragen und Donati sagte zerstreut. Die Dame ist eine Verwandte von mir, reich und gewaltig. Ihr Besitztum ist weit im Lande verbreitet, ihr findet sie bald da, bald dort. Auch in der Stadt Lucca ist sie zuweilen. Florio fielen die flüchtig hingeworfenen Worte seltsam aufs Herz. Sie waren indes rasch fortgehend unvermerkt an das vergoldete Gittertor des Gartens gekommen. Es war nicht dasselbe, durch welches Florio vorhin eingetreten. Verwundert sah er sich in der unbekannten Gegend um. Weit über die Felder weg lagen die Türme der Stadt, im heiteren Sonnenglanze. Am Gitter stand Donatis Pferd angebunden und scharrte schnaubend am Boden. Schüchtern äußerte nun Florio den Wunsch, die schöne Herrin des Gartens künftig einmal wiederzusehen. Donati, der bis dahin noch immer in sich versunken war, schien sich erst hier plötzlich zu besinnen. Die Dame, sagte er mit der gewohnten umsichtigen Höflichkeit. Die Dame wird sich freuen, euch kennenzulernen. Heute jedoch würden wir sich stören und auch mich rufen drängende Geschäfte nach Hause. Vielleicht kann ich euch morgen abholen. Und hierauf nahm er in wohlgesetzten Reden Abschied von dem Jüngling, bestieg sein Ross und war bald zwischen den Hügeln verschwunden. Florio sah ihm lange nach. Morgen. Morgen, schallte es in einem fort durch seine Seele. Ihm war so unbeschreiblich wohl. Das schöne Marmorbild war lebend geworden und von seinem Stein in den Frühling hinuntergestiegen. Und so durchstreifte er lange die schönen Täler um Lucca, an prächtigen Landhäusern, Kaskaden und Grottenwechseln vorüber, bis die Wellen des Abendrots über dem Fröhlichen zusammenschlugen. Die Sterne standen schon klar am Himmel, als er langsam durch die stillen Gassen nach seiner Herberge zog. Auf einem der einsamen Plätze stand ein großes, schönes Haus, vom Monde hell erleuchtet. Ein Fenster war oben geöffnet, an dem er zwischen künstlich gezogenen Blumen hindurch zwei weibliche Gestalten bemerkte, die in ein lebhaftes Gespräch vertieft schienen. Mit Verwunderung hörte er mehrere Male deutlich seinen Namen nennen. Auch glaubte er in den einzelnen abgerissenen Worten, die die Luft herüberwehte, die Stimme der wunderbaren Sängerin wiederzuerkennen. Doch konnte er vor den im Mondesglanz zitternden Blättern und Blüten nichts genau unterscheiden. Er hielt an, um mehr zu vernehmen. Da bemerkten ihn die beiden Damen und es wurde auf einmal still droben. Unbefriedigt ging Florio weiter. Aber wie er soeben um die Straßenecke bog, sah er, dass sich die eine von den Damen noch einmal ihm nachblickend zwischen den Blumen hinauslehnte und dann schnell das Fenster schloss. Am folgenden Morgen, als Florio soeben seine Traumblüten abgeschüttelt und vergnügt aus dem Fenster über die in der Morgensonne funkelnden Türme und Kuppeln der Stadt hinaussah, trat unerwartet der Ritter Donati in das Zimmer. Kann ich Sie sehen? Heute ist Sonntag. Aber zur Jagd wollte ich euch abholen. Zur Jagd? Heute am heiligen Tag? Nun wahrhaftig. Ihr wollt doch nicht etwa mit der Buhlerin unterm Arm zur Kirche wandern und im Winkel auf dem Fußschemel knien und andächtig Gott helf sagen, wenn die Frau Base niest. Ich weiß nicht, wie ihr das meint und ihr mögt immer über mich lachen. Aber ich könnte heute nicht jagen. Wie da draußen alle Arbeit rastet und Wälder und Felder so geschmückt aussehen zu Gottes Ehre, als zögen Engel durch das Himmelblau über sie hinweg. So still, so gnadenreich und feierlich ist diese Zeit. Donati stand in Gedanken am Fenster Und Florio glaubte zu bemerken, dass er heimlich schauderte, wie er so in die Sonntagsstille der Felder hinaussah. Unterdessen hatte sich der Glockenklang von den Türmen der Stadt erhoben und ging wie ein Beten durch die klare Luft. Wollt ihr mich wirklich allein lassen? Da schien Donati erschrocken, ergriff nach seinem Hut. Komm doch mit. Und drang beinahe ängstlich in Florio, ihn zu begleiten, der es aber beharrlich verweigerte. Fort! Hinaus! Rief endlich der Ritter und stürzte aus dem Hause fort. Florio wurde recht heimatlich zumute, als darauf der frische, klare Sänger Fortunato wie ein Bote des Friedens zu ihm ins Zimmer trat. Er brachte eine Einladung auf morgen Abend nach einem Landhause vor der Stadt. Macht euch nur gefasst. Ihr werdet dort eine alte Bekannte treffen. Florio erschrak ordentlich und fragte hastig. Wen? Sollte es die schöne Sängerin sein, dachte Florio bei sich und sein Herz schlug heftig. Er begab sich dann in die Kirche. Aber er konnte nicht beten, er war zu fröhlich zerstreut. Müßig schlenderte er durch die Gassen. Ihm fiel dabei sein Abenteuer beim gestrigen Heimzuge ein. Er suchte die Gasse auf und fand bald das große schöne Haus wieder, aber sonderbar. Die Tür war geschlossen, alle Fenster weiß zu, es schien niemand darin zu wohnen. Vergeblich schweifte er den ganzen folgenden Tag in der Gegend umher, um nähere Auskunft über seine unbekannte Geliebte zu erhalten oder sie womöglich gar wiederzusehen. Ihr Palast sowie der Garten, den er in jener Mittagsstunde zufällig gefunden, waren wie versunken. Auch Donati ließ sich nicht erblicken. Ungeduldig schlug daher sein Herz vor Freude und Erwartung, als er endlich am Abend der Einladung zufolge mit Fortunato, der fortwährend den Geheimnisvollen spielte, zum Tore hinaus dem Landhause zuritt. Es war schon völlig dunkel, als sie draußen ankamen. Mitten in einem Garten, wie es schien, lag eine zierliche Villa mit schlanken Säulen, über denen sich von der Zinne ein zweiter Garten von Orangen und vielerlei Blumen duftig erhob. Der Herr vom Hause, ein feiner, fröhlicher Mann von mittleren Jahren, den aber Florio früher jemals gesehen zu haben, sich nicht erinnerte, empfing den Sänger und seinen Freund herzlich an der Schwelle des Hauses und führte sie die breiten Stufen hinan in den Saal. Florio stand noch still geblendet, selber wie ein anmutiges Bild, zwischen den schönen, schweifenden Bildern. Da trat ein zierliches Mädchen an ihn heran, in griechischem Gewande leicht geschürzt, die schönen Haare in künstliche Kränze geflochten. Eine Larve verbarg ihr halbes Gesicht und ließ die untere Hälfte nur desto rosiger und reizender sehen. Sie verneigte sich flüchtig, überreichte ihn und war schnell wieder in dem Schwarme verloren. In demselben Augenblick bemerkte er auch, dass der Herr vom Hause dicht bei ihm stand, ihn prüfend ansah, aber schnell wegblickte, als Florio sich umwandte. Verwundert durchstrich nun der Letztere die rauschende Menge. Neugierig suchte er die niedliche Griechin. Er fand sie in einem lebhaften Gespräch mit anderen Masken, er forderte sie zum Tanze. Sie verneigte sich freundlich, aber ihre bewegliche Lebhaftigkeit schien wie gebrochen, als sie ihre Hand berührte und festhielt. Sie folgte ihm still und mit gesenktem Köpfchen und wusste nicht, ob schelmisch oder traurig. Du kennst mich? Flüsterte sie kaum hörbar ihm zu, als sich einmal im Tanz ihre Lippen flüchtig beinahe berührten. Du kennst mich? Der Tanz war endlich aus, die Musik hielt plötzlich inne. Da glaubte Florio, seine schöne Tänzerin am anderen Ende des Saales noch einmal wiederzusehen. Es war dieselbe Tracht, dieselben Farben des Gewandes, derselbe Haarschmuck. Das schöne Bild schien unverwandt auf ihn herzusehen und stand fortwährend still im Schwarme der nun überall zerstreuten Tänzer. Die zierliche Griechin schien die Erscheinung nicht zu bemerken oder doch nicht zu beachten, sondern verließ, ohne ein Wort zu sagen, mit einem leisen, flüchtigen Händedruck eilig ihren Tänzer. Der Saal war unterdessen ziemlich leer geworden, alle schwärmten in den Garten hinab, um sich in der lauen Luft zu ergehen. Auch jenes seltsame Doppelbild war verschwunden. Florio folgte dem Zuge und schlenderte gedankenvoll durch die hohen Bogengänge. Er war eben unwillkürlich einen einsamen Pfad einschlagen, der ein wenig von der Gesellschaft abgekommen, als er eine liebliche Stimme zwischen den Gebüschen singen hört. Über die begrenzten Gipfel, fernher kommt es wie ein Grüßen, flüstern bleiben sich die Wipfel, als ob sie sich wollten küssen. Ist er doch so schön und milde, Stimmen gehen durch die Nacht, singen heimlich von dem Bilde. Ach, ich bin so froh, er war. Florio folgte dem Gesang und kam auf einen offenen, runden Rasenplatz. Darf es nicht der Morgen in der Mondnacht linde Griechin saß, wie eine schöne Najade auf dem steinernen Becken. Sie hatte die Larve abgenommen und spielte gedankenvoll mit einer Rose in dem schimmernden Wasserspiegel. Ihr Gesicht konnte er nicht sehen, denn sie hatte ihm den Rücken zugekehrt. Als sie die Zweige hinter sich rauschen hörte, sprang das schöne Bildchen rasch auf, steckte die Larve vor und floh schnell wie ein aufgescheuchtes Reh wieder zur Gesellschaft zurück. Florio mischte sich nun auch wieder in die bunten Reihen der Spazierengehenden. Die schöne Griechin ließ sich nirgends sehen. Dagegen hatte ihn der Herr vom Hause recht in Beschlag genommen. Künstlich und weit ausholend befragte ihn derselbe weitläufig um sein früheres Leben, seine Reisen und seinen künftigen Lebensplan. Florio konnte dabei gar nicht vertraulich werden, denn Pietro, so hieß jener, sah er fortwährend so beobachtend aus, als läge hinter allen den feinen Redensarten irgendein besonderer Anschlag auf der Lauer. Vergebens sah er hin und her dem Grunde dieser zudringlichen Neugier auf die Spur zu kommen. Er hatte sich soeben wieder von ihm losgemacht, als er um den Ausgang einer Allee herumbiegend mehrere Masken begegnete, unter denen er unerwartet die Griechin wieder erblickte. Die Masken sprachen viel und seltsam durcheinander. Die eine Stimme schien ihm bekannt, doch konnte er sich nicht deutlich besinnen. Bald darauf verlor sich eine Gestalt nach der anderen, bis er sich am Ende, ehe er sich dessen recht versah, allein mit dem Mädchen befand. Sie blieb zögernd stehen und sah ihn einige Augenblicke schweigend an. Die Larve war fort, aber ein kurzer blütenweißer Schleier mit allerlei wunderlichen goldgestickten Figuren verziert, verdeckte das Gesichtchen. Er wunderte sich, dass die Scheue nun so allein bei ihm aushielt. Sie hat mich in meinem Gesang gelauscht, sagte sie endlich freundlich. Es waren die ersten lauten Worte, die er von ihr vernahm. Einige Stimmen näherten sich unterdessen dem Platze. Das Mädchen blickte scheu um sich und ging rasch tiefer in die Nacht hinein. Sie schien es gern zu sehen, dass Florio ihr folgte. Kühn und vertraulich bat er sie nun, sich nicht länger zu verbergen oder doch ihren Namen zu sagen, damit ihre liebliche Erscheinung unter den tausend verwirrenden Bildern des Tages ihm nicht wieder verloren ging. Lass das, erwiderte sie träumerisch. Nehmt die Blumen des Lebens fröhlich, wie sie der Augenblick gibt, und forscht nicht nach den Wurzeln im Grunde. Denn unten ist es freudlos und still. Florio sah sie erstaunt an. Er begriff nicht, wie solche rätselhaften Worte in den Mund des heiteren Mädchens kamen. Das Mondlicht fiel eben wechselnd zwischen den Bäumen auf ihre Gestalt. Da kam es ihm auch vor, als sei sie nun größer, schlanker und edler als vorhin beim Tanzen und am Springbrunnen. Sie waren unterdessen bis an den Ausgang des Gartens gekommen, hier blieb das Mädchen plötzlich stehen. Es wird mich erfreuen, euch einmal in meinem Hause zu sehen. Unser Freund wird euch hingeleiten. Lebt wohl. Bei diesen Worten schlug sie den Schleier zurück und Florio fuhr erschrocken zusammen. Es war die wunderbare Schöne, deren Gesang er in jenem mittagsschwülen Garten belauscht. Aber ihr Gesicht, das der Mond hell beschien, kam ihm bleich und regungslos vor. Fast wie damals das Marmorbild am Weiher. Er sah nun, wie sie über die Wiese dahinging, von mehreren reich geschmückten Dienern empfangen wurde und in einem schnell umgeworfenen, schimmernden Jagdkleider einen schneeweißen Zelter bestieg. Wie festgebannt von Staunen, Freude und einem heimlichen Grauen, das ihn innerlichst überschlich, blieb er stehen, bis Pferde, Reiter und die ganze seltsame Erscheinung in der Nacht verschwunden war. Ein Rufen aus dem Garten weckte ihn endlich aus seinen Träumen. Er erkannte Fortunatos Stimme und eilte, den Freund zu erreichen. Aber wo seid ihr denn auch so lange herumgeschwebt? Lange? Der Garten ist unterdessen ganz leer geworden, alle Beleuchtung fast erloschen, nur wenige Lampen noch wie Irrlichter im Winde. Ach, ganz still geworden, das Haus. Ich löse nun mein Wach, sagte Fortunato, indem sie auf der Terrasse über dem Dache der Villa anlangten, wo noch eine kleine Gesellschaft unter dem heiter gestirnten Himmel versammelt war. Florio erkannte sogleich mehrere Gesichter, die er an jenem ersten fröhlichen Abend bei den Zelten gesehen. Mitten unter ihnen erblickte auch seine schöne Nachbarin wieder. Aber der fröhliche Blumenkranz fehlte heute in den Haaren. Ohne Band, ohne Schmuck wallten die schönen Locken um das Köpfchen und den zierlichen Hals. Er stand fast betroffen still bei dem Anblick. Die Erinnerung an jenen Abend überflog ihn mit einer seltsam wehmütigen Gewalt. Es war ihm, als sei das alles schon lange her. So ganz anders war es seitdem geworden. Das Fräulein wurde Bianca genannt und ihm als Pietros Nichte vorgestellt. Sie schien ganz verschüchtert, als er sich ihr näherte und wagte es kaum, zu ihm aufzublicken. Er äußerte ihr seine Verwunderung, sie diesen Abend hindurch nicht gesehen zu haben. Ihr habt mich öfter gesehen, sagte sie leise, und er glaubte, dieses Flüstern wiederzuerkennen. Ihr habt mich öfter gesehen. Währenddessen wurde sie die Rose an seiner Brust gewahr, welche er von der Griechin erhalten, und schlug errötend die Augen nieder. Florio bemerkte es wohl, ihm fiel dabei ein, wie er nach dem Tanze die Griechin doppelt gesehen. Mein Gott, dachte er verwirrt bei sich, wer war denn das? Es ist gar seltsam, unterbrach sie ablenkend das Stillschweigen. Es ist gar seltsam, so plötzlich aus der lauten Lust in die weite Nacht hinauszutreten. Seht nur, die Wolken gehen oft so schreckhaft wechselnd über den Himmel, dass man wahnsinnig werden müsste, wenn man lange hineinsehe. Bald die ungeheure Mondgebirge mit schwindligen Abgründen und schrecklichen Zacken, ordentlich wie Gesichter, bald wieder wie Drachen, oft plötzlich lange Hälse ausstreckend. Drunter schießt der Fluss, heimlich wie eine goldene Schlange durch das Dunkel. Das weiße Haus da drüben sieht aus wie ein stilles Marmorbild. Wo? Fuhr Florio bei diesem Worte heftig erschreckt aus seinen Gedanken auf. Das Mädchen sah ihn verwundert an. Und beide schwiegen einige Augenblicke still. Ihr werdet Luca verlassen? Nein. Doch, ja. Bald. Recht sehr bald. Sie schien noch etwas sagen zu wollen. Wandte aber plötzlich die Worte zurückdrängend ihr Gesicht ab in die Dunkelheit. Er konnte endlich den Zwang nicht länger aushalten. Sein Herz war so voll und gepresst und doch so überselig. Er nahm schnell Abschied, eilte hinab und ritt ohne Fortunat und alle Begleitung in die Stadt zurück. Er warf sich auf sein Ruhebett hin, wo er wie ein Fieberkranker in die wunderlichsten Träume versank. Bianca aber saß noch lange auf der Terrasse oben. Alle anderen hatten sich zur Ruhe begeben. Hin und wieder erwachte schon manche Lerche, mit ungewissem Liede hoch durch die stille Luft schweifend. Man sagt, dass einem Mädchen, wenn sie in einem aus neunerlei Blumen geflochtenen Kranze einschläft, ihr künftiger Bräutigam im Traume erscheine. So eingeschlummert hatte Bianca nach jenem Abend bei den Zelten Florio im Traume gesehen. Nun ist alles Lüge. Nun war alles Lüge. Er ist hier so zerstreut. Er war ja so zerstreut. So kalt und fremd. So kalt und fremd. Sie zerpflückte die trügerischen Blumen, die sie bis jetzt wie einen Brautkranz aufbewahrt. Dann lehnte sie die Stirn an das kalte Geländer. Und weint aus Herzensgrund. Mehrere Tage waren seitdem vergangen. Da befand sich Florio eines Nachmittags bei Donati auf seinem Landhause vor der Stadt unter anmutigen Gesprächen. Die großen, weiten Fenster standen dabei offen, durch welche die lauen Abendlüfte den Duft vielfacher Blumen, mit denen das Fenster besetzt war, hineinwehten. Das ist die Dame, sagte Donati, die ihr in dem schönen Garten gesehen habt. Sie kehrt soeben von der Jagd nach ihrem Schlosse zurück. Das Fräulein ist nur selten zu Hause. Wenn es euch gefällig wäre, könnten wir sie noch heute besuchen. Florio fuhr bei diesen Worten freudig aus dem träumerischen Schauen, in das er versunken stand. Er hätte dem Ritter um den Hals fallen mögen. Und bald saßen beide draußen zu Pferde. Sie waren noch nicht lange geritten, als sich der Palast mit seiner heiteren Säulenpracht vor ihnen erhob, ringsum von dem schönen Garten, wie von einem fröhlichen Blumenkranz umgeben. Florio verwunderte sich, wie er bisher niemals den Garten wiederfinden konnte. Sein Herz schlug laut vor Entzücken und Erwartung, als sie endlich bei dem Schlosse anlangten. Mehrere Diener eilten herbei, ihnen die Pferde abzunehmen. Sie betraten die weite Halle, die durch das ganze Schloss hindurchging. Zwischen den luftigen Säulen glänzte und wehte ihnen überall der Garten duftig entgegen. Auf den breiten, glattpolierten Stufen, die in den Garten hinabführten, trafen sie endlich auch die schöne Herrin des Palastes, die sie mit großer Anmut willkommen hieß. Sie ruhte halb liegend auf einem Ruhebett von köstlichen Stoffen. Das Jagdkleid hatte sie abgelegt. Ein himmelblaues Gewand von einem wunderbar zierlichen Gürtel zusammengehalten umschloss die schönen Glieder. Ein Mädchen neben ihr kniend hielt ihr einen reich verzierten Spiegel vor, während mehrere andere beschäftigt waren, ihre anmutige Gebieterin mit Rosen zu schmücken. In dem Garten selbst sah man überall ein erfrischendes Wehen und Regen. Viele fremde Herren und Damen wandelten dazwischen Rosengebüschen und Wasserkünsten in artigen Gesprächen auf und nieder. Reich geschmückte Edelknaben reichten Wein und mit Blumen verdeckte Orangen und Früchte in silbernen Schalen umher. Florios Blicke schweiften wie geblendet über die bunten Bilder, immer mit neuer Trunkenheit wieder zu der schönen Herrin des Schlosses zurückkehrend. Die Nacht hatte indes schon angefangen, zwischen die fliegenden Abendlichter hineinzudunkeln. Das lustige Schallen im Garten wurde nach und nach zum leisen Liebesgeflüster. Der Mondschein legte sich zauberisch über die schönen Bilder. Da erhob sich die Dame von ihrem blumigen Sitze und fasste Florio freundlich bei der Hand, um ihn in das Innere ihres Schlosses zu führen. Die Gesellschaft zerstreute sich inzwischen lustig lachend und scherzend durch die vielfachen Sonnengänge. Auch Donati war im Schwarm verloren. Und bald befand sich Florio mit der Dame allein in einem der prächtigsten Gemächer des Schlosses. Die schöne Führerin ließ sich hier auf mehrere am Boden liegende seidene Kissen nieder. Sie warf dabei zierlich wechselnd ihren weiten blütenweißen Schleier in die mannigfaltigsten Richtungen, immer schönere Formen bald enthüllend, bald lose verbergend. Florio betrachtete sie mit flammenden Augen. Da begann auf einmal draußen in dem Garten ein wunderschöner Gesang. Florio wurde ganz zerstreut, denn es kam ihm zugleich vor, als wäre es Fortunatos Stimme. Kennt ihr den Sänger? Fragte er rasch die Dame. Diese schien ordentlich erschrocken und verneint es verwirrt. Florio hatte unter der Freiheit die wunderlichen Verzierungen des Gemachs genau zu betrachten. Hohe ausländische Blumen, eine Reihe marmorner Bildsäulen, über deren reizende Farben die schwankenden Lichter lüstern auf- und niederschweiften. Die übrigen Wände füllten köstliche Tapeten mit in Seide gewirkten lebensgroßen Historien von ausnehmender Frische. Mit Verwunderung glaubte Florio in allen den Damen, die er in diesen letzteren Schildereien erblickte, die schöne Herrin des Hauses deutlich wiederzuerkennen. Da flog es ihm plötzlich wie von den Klängen des Liedes draußen an, dass er zu Hause in früher Kindheit oftmals solches gesehen. Eine wunderschöne Dame in derselben Kleidung, einen Ritter zu ihren Füßen. Damals, wenn ich so an schwülen Nachmittagen in dem einsamen Lusthause unseres Gartens vor den alten Bildern stand und die wunderlichen Türme der Städte, die Brücken und Alleen betrachtete, wie da prächtige Karossen fuhren und stattliche Kavaliere einherritten, die Damen in den Wagen begrüßen, da dachte ich nicht, dass das alles einmal lebendig werden würde um mich herum. Mein Vater trat dabei oft zu mir und erzählte mir manch lustiges Abenteuer, das ihm auf seinen jugendlichen Heeresfahrten in der und jener von den abgemalten Städten begegnet. Dann pflegte er gewöhnlich lange Zeit nachdenklich in dem stillen Garten auf und ab zu gehen. Ich aber warf mich in das tiefste Gras und sah stundenlang zu, wie die Wolken über die schwüle Gegend wegzogen. Die Gräser und Blumen schwankten leise hin und her über mir, als wollten sie seltsame Träume weben. Die Bienen summten dazwischen so sommerhaft und in einem fort. Ach, das ist alles wie ein Meer von Stille, in dem das Herz vor Wehmut untergehen möchte. Lasst nur das, sagte ihr die Dame wie in Zerstreuung. Ein jeder glaubt mich schon einmal gesehen zu haben. Und mein Bild dämmert und blüht wohl in allen Jugendträumen mit herauf. Nun bin ich frei, ich taumle. Herr Gott, lass mich nicht verloren gehen in der Welt. Florio trat ans offene Fenster. Ein trüber Wind wehte ihn verwirrend an. Da bemerkte er an dem Fenstergesimse Gras und einzelne Büschel von Kräutern wie auf altem Gemäuer. Eine Schlange fuhr zischend daraus hervor und stürzte mit dem grünlich-goldenen Schweife sich ringend in den Abgrund hinunter. Erschrocken fuhr Florio plötzlich einige Schritte zurück, denn es war ihm, als stünde die Dame starr, mit geschlossenen Augen und ganz weißem Antlitz und Armen vor ihm. Florio hatte im Schreck zurückturnend eines von den steinernen Bildern, die an der Wand herumstanden, angestoßen. In demselben Augenblicke begann dasselbe sich zu rühren. Die Regung teilte sich schnell den anderen mit und bald erhoben sich alle die Gestelle. Florio zog seinen Degen und warf einen ungewissen Blick auf die Dame. Als er aber bemerkte, dass dieselbe bei denen des immer gewaltiger verschwellenden Tönen des Gesanges im Garten immer bleicher und bleicher wurde, gleich einer versinkenden Abendröte. Alle Ritter auf den Wandtapeten sahen auf einmal aus wie er und lachten ihn hämisch an. Die beiden Arme, welche die Kerzen hielten, rangen und reckten sich immer länger, als wolle ein ungeheurer Mann aus der Wand sich hervorarbeiten. Der Saal füllte sich mehr und mehr. Die Flammen des Blitzes warfen grässliche Scheine zwischen die Gestalten, durch deren Gewimmel Florio die steinernen Bilder mit solcher Gewalt auf sich losdringen sah, dass ihm die Haare zu Berge standen. Das Grausen überwältigte alle seine Sinne. Er stürzte verworren aus dem Zimmer durch die öden, widerhallenden Gemächer und Säulengänge hinab. Unten im Garten lag seitwärts der stille Weiher, den er in jener ersten Nacht gesehen, mit dem marmornen Venusbilde. Der Sänger Fortunato, so kam es ihm vor, fuhr abgewendet und hoch aufrecht stehend im Kahner mitten auf dem Weiher, noch einzelne Akkorde in seiner Gitarre greifen. Florio aber hielt auch diese Erscheinung für ein verwirrendes Blendwerk der Nacht und eilte fort und fort, ohne sich umzusehen, bis Weiher, Garten und Palast weit hinter ihm versunken waren. Schon flogen einzelne Lichtstreifen über den Morgenhimmel, als er vor den Toren der Stadt ankam. Er suchte dort heftig Donatis Wohnung. Das Landhaus lag auf einem der höchsten Plätze mit der Aussicht über die Stadt und die ganze umliegende Gegend. Er fand daher die anmutige Stelle bald wieder. Aber anstatt der zierlichen Villa, in der er gestern Abend gewesen, stand nur eine niedere Hütte da, ganz von Weinlaub überrankt und von einem kleinen Gärtchen umschlossen. Ein Mann mit dem Spaten auf der Achsel kam soeben aus dem Hause und sang. Gegangen ist die finstre Nacht des bösen Trug und Zaubermacht zur Arbeit weckt der lichte Tag. Frisch auf, wer Gott noch loben mag. Er brach sein Lied plötzlich ab, als er den Fremden so bleich und mit verworrenem Haar daherfliegen sah. Ganz verwirrt fragte Florio nach Donati. Der Gärtner aber kannte den Namen nicht und schien den Fragenden für wahnsinnig zu halten. Mein Gott, wo bin ich denn so lange gewesen? Sagte Florio halb leise in sich und floh eilig zurück durch das Tor und die noch leeren Gassen in die Herberge. Die früheste Morgendämmerung fand ihn schon zu Pferde vor den Toren der Stadt. Das unermüdliche Zureden seines getreuen Dieners hatte ihn endlich zu dem Entschlusse bewogen, diese Gegend gänzlich zu verlassen. Da gesellten sich, nicht gar fern von der Stadt, noch drei andere Reiter zu ihm. Nicht ohne heimlichen Schauer erkannte er in dem einen den Sänger Fortunato. Der andere war Fräulein Biancas Oheim, in dessen Landhaus er an jenem verhängnisvollen Abende getanzt. Er wurde von einem Knaben begleitet, der stillschweigend und ohne viel aufzublicken neben ihm herritt. Alle drei hatten sich vorgenommen, miteinander das schöne Italien zu durchschweifen, und luden Florio freundlich ein, mit ihnen zu reisen. Die Morgenröte erhob sich indes immer höher und kühler über der wunderschönen Landschaft vor ihnen. Da sagte der heitere Pietro zu Fortunato, seht nur, wie seltsam das Zwielicht über dem Gestein der alten Ruine auf dem Berge dort spielt. Wie oft bin ich schon als Knabe mit Erstaunen, Neugier und heimlicher Scheu dort herumgeklettert. Ihr seid so vieler Sagen kundig. Könnt ihr uns nicht Auskunft von dem Ursprung und Verfall dieses Schlosses geben, von dem so wunderliche Gerüchte im Lande gehen? Florio warf einen Blick nach dem Berge. In einer großen Einsamkeit lag da ein altes, verfallenes Gemäuer umher, schöne, halb in die Erde versunkene Säulen, ein Weiher befand sich daneben, über dem sich ein zum Teil zertrümmertes Marmorbild erhob, hell vom Morgen angeglüht. Er schauerte innerlich zusammen bei diesem Anblicke. Fortunato aber sagte leise, ich weiß ein altes Lied darauf. Wenn ihr damit Fürlieb nehmen wollt. Und hiermit sang er, ohne sich lange zu besinnen, mit seiner klaren, fröhlichen Stimme in die heitere Morgenluft hinaus. Von kühnen Wunderbildern ein großer Trümmerhauf, in reizendem Verwildern ein blühender Garten drauf. Wenn Frühlingslüfte wehen, heult übern grünen Plan, ein leises Auferstehen hebt in den Tälern an. Frau Venus hört das Locken der Vögel heiten Chor und richtet froh erschrocken aus Blumen sich empor. Doch öd sind nun die Stellen, stumm liegt ihr Säulenhaus. Gras wächst da auf den Schwellen, der Wind zieht ein und aus. Sie selbst muss innen stehen, so gleich im Frühlingsschein. Die Augen untergehen, der schöne Leitwerkstein. Denn über Land und Bogen erscheint so still und mild, hoch auf dem Regenbogen ein anderes Frauenbild. Ein Kindlein in den Armen, die wunderbare Held, und himmlisches Erbarmen durchdringt die ganze Welt. Alle waren still geworden über dem Liede. Jene Ruine wäre also ein ehemaliger Tempel der Venus, wenn ich euch sonst recht verstanden. Allerdings, so viel man an der Anordnung des Ganzen und den noch übrig gebliebenen Verzierungen abnehmen kann. Auch sagt man, der Geist der schönen Heidengöttin habe keine Ruhe gefunden. Gar häufig will man auf demselben Platze Anfechtungen von Gespenstern verspürt haben, wo sich bald eine wunderschöne Dame, bald mehrere ansehnliche Kavaliere sehen lassen und die Vorübergehenden in einem dem Auge vorgestellten erdichteten Garten und Palast führen. Seid ihr jemals droben gewesen? Fragte hier Florio rasch aus seinen Gedanken erwachend. Erst vorgestern, abends. Und ihr habt nichts Erschreckliches gesehen? Nichts als den stillen Weiher und die weißen, rätselhaften Steine im Mondlicht umher und den weiten, unendlichen Sternenhimmel darüber. Ich sang ein altes, frommes Lied. Glaubt mir, ein redlicher Dichter kann viel wagen, denn die Kunst, die ohne Stolz und Frevel, bespricht und bändigt die wilden Erdengeister, die aus der Tiefe nach uns langen. Alle schwiegen. Die Sonne ging soeben auf vor ihnen und warf ihre funkelnden Lichter über die Erde. So fühlte sich auch Florio nun innerlichst erquickt. Der zierliche Knabe, welcher Pietro begleitete, hatte unterdessen auch wie Blumen vor den ersten Morgenstrahlen das Köpfchen erhoben. Da erkannte Florio mit Erstaunen Fräulein Bianca. Mit Wohlgefallen ruhten seine Blicke auf der lieblichen Gestalt. Eine seltsame Verblendung hatte bisher seine Augen wie mit einem Zaubernebel umfangen. Nun erstaunte er ordentlich, wie schön sie war. Er sprach vielerlei gerührt und mit tiefer Innigkeit zu ihr. Manchmal blickte sie unter den langen schwarzen Augenwimpern nach ihm hinauf. Die ganze klare Seele lag in dem Blick, als wollte sie bittend sagen, Täusche mich nicht wieder. Sie waren unterdessen auf einer luftigen Höhe angelangt. Unter ihnen versank die Stadt Lucca mit ihren dunklen Türmen in dem schimmernden Duft. Da sagte Florio zu Bianca gewendet. Ich bin wie neu geboren. Es ist mir, als würde noch alles gut werden, weil ich euch wiedergefunden. Ich möchte niemals wieder scheiden, wenn ihr es vergönnt. Bianca blickte ihn statt aller Antwort selber wie fragend in ungewisser, noch halb zurückgehaltener Freude an und sah recht wie ein heiteres Engelsbild auf dem tiefblauen Grunde des Morgenhimmels aus. Der Morgen schien ihnen in langen, goldenen Strahlen über die Fläche schießend gerade entgegen. Die Bäume standen hell angeblüht. Unzählige Lerchen sangen schwirrend in der klaren Luft. Und so zogen die Glücklichen fröhlich durch die überglänzten Auen in das blühende Mailand. Das Hörspiel brachte Das Marmorbild nach der gleichnamigen Erzählung von Josef von Eichendorff. Die Einrichtung für den Funk stammt von Gerd Westphal. Die Stimmen der Erzählung und ihre Sprecher waren Florio Klaus Kammer, Fortunato der Sänger Erik Schumann, der Ritter Donati Otto Collin, Pietro Heinz Kleveno, das Mädchen Bianca Gisela Zoch, die Dame Venus Juana Maria Gorwin, Philemon Arthur Menz. Den Erzähler sprach Jürgen Goslar. Toningenieur war Friedrich Wilhelm Schulz, den Schnitt besorgte Marlies Kranz. Die Musik schrieb Bernd Scholz, Regie führte Gerd Westphal. Es spielte das große Orchester des Südwestfunks unter Leitung von Hans Rossbaum.